Hallo, guten Tag, alles ist klar, was machst du? Loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi. Ich hab dich vermisst, ich hab dich vermisst, mein Schatz, mein Liebe. Loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi. Ich hab dich vermisst, mein Schatz, mein Liebe. Mein Liebe, du nicht im Telefon gehen, gehen, gehen, loi, loi. Du nicht machen so gut mit mir, du nicht machen so gut mit mir, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi. Du wissen, wie viel ich dich liebe, du wissen, wie viel ich dich liebe, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi, loi.